Generell finde ich ja, wenn es ums Thema Pädophilie geht, dann sehen das einige Leute zu krass. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin der Simon vom YouTube-Kanal Open Mind. Und unser heutiges Thema ist Papst Franziskus und Pädophile im Vatikan. Es geht um einen Artikel von Daily Mail, in dem um die Entschärfung der Urteile für Pädophile im Vatikan geht. Und zwar geht es darum, dass Papst Franziskus einen pädophilen Pastor vergeben. Der Pastor heißt Mauro Inzoli und er wurde 2012 wegen der Belästigung der kleinen Jungen verurteilt. Und von der katholischen Kirche wurde zur Laisierung verurteilt. Laisierung ist der gezwungene Austritt aus der Kirche. Und jetzt entschärft der Papst Franziskus seine Strafe. Es geht darum, dass dieser Pastor sein Amt behält und nur zum lebenslangen Beten verurteilt wird. Das heißt, er bleibt Pastor, darf natürlich wahrscheinlich keine Kontakte mit Kindern haben und muss jetzt sein ganzes Leben nur beten. Obwohl es schon strafgerichtliche Verfahren gegen ihn laufen, wegen der Belästigung von Kindern. Aber da geht es um strafgerichtliches Verfahren, nicht um katholisches oder religiöses Verfahren. Natürlich wird diese Tat vom Papst sehr kritisiert, vor allem von einem Ausschuss, der genau gegen Pädophilie kämpft, vor allem von Mary Collins, die diesen Ausschuss leitet. Also ich finde das Witzigste daran ja quasi wie so Jahre bis zum Rest des Lebens beten eine Strafe sein soll. So, oh nein, ist es nicht, müssen das nicht Priester sowieso machen? Müssen die das nicht jeden gottverdammten Gottesdienst machen? Aber ansonsten quasi, du hast ja gesagt, es läuft parallel noch ein strafrechtliches Verfahren, heißt es, dass die dann trotzdem noch dafür ins Gefängnis kommen können oder sowas? Das war so das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich den Artikel gelesen habe. So, kommen die dann ins Gefängnis? Weil quasi, wenn sie so oder so ins Gefängnis kommen, dann ist es doch egal, ob sie dann jetzt noch Ja, aber Priester, offiziell Priester sind oder nicht. hauptsächlich geht es jetzt um die Politik oder um die Stelle vom Papst, weil natürlich hat diese Entscheidung schon dazu geführt, dass andere Katholiken oder andere Pädophilpriester und ihre, sage ich mal so, affiliierte Personen schon den Papst angesprochen haben und um die Entschärfung ihrer Strafe gebeten haben. Und Okay, also dadurch so wird kann. schon eine gewisse Tendenz geschafft. Okay, also war es sozusagen nur so, dass er jetzt quasi in dem einen Fall nur die Ausnahme gemacht hat und bei anderen nicht, oder wie ist Das das? weiß man, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist das schon eine politische Entscheidung. Ich kann das im Ja. Prinzip argumentieren, weil der Papst ist ein super Liberaler und er ist tatsächlich für alle Minderheiten und glaubt tatsächlich an Christentum und ich glaube, er ist eine gute Person. Und er glaubt an Vergeben und das ist ein Grundprinzip von Christentum, so totales Vergeben. Und im Prinzip bleibt er in dieser Situation einfach konsequent. Ja, also dem stimme ich zu. Also generell finde ich ja, wenn es ums Thema Pädophilie geht, dann sehen das einige Leute zu krass. Viele sagen ja sowas, ja, wie jeden Pädophilen muss man grundsätzlich den Penis abhaken, denn es sind schlechte Menschen. Oft ist es ja so, dass Pädophile, dass sie diese Tatendränge haben, aber diese gar nicht ausüben wollen, weil sie wissen, dass es eine schlechte Tat ist. Und von dem her finde ich prinzipiell so irgendwie so Therapie statt Strafe keinen so schlechten Ansatz. Aber ich verstehe es natürlich dann auch, wenn es um ums Thema Kirche geht, also wenn da dann irgendwie so liberaler mit Pädophilen umgegangen wird, dann verstehe ich auch natürlich, dass das also dass die Leute da drauf schauen und sich denken, was geht da wieder ab? Vor allem, wenn man jetzt so Filme wie Spotlight gesehen hat, die quasi so, das ist schon, die Kirche hat ja schon immer einen Ruf, leicht mit Pädophilen umzugehen, also großzügig. Aber ich würde jetzt nicht trotzdem nicht sagen, dass das tendenziell schlecht ist, was er da gemacht hat. Ich finde, man müsste beobachten, wie sich dieser leichte Umgang dann auswirkt auf weitere pädophile Fälle. Da muss ja man sich jetzt natürlich fragen, wenn jetzt da so locker damit umgegangen wird. In diesem Artikel geht es auch um die Argumenten für diese Entscheidung. Und zwar, wenn Sie in diesem Institut bleiben, könnten Sie besser von der Kirche kontrolliert werden, sozusagen. Ja. Das ist das Hauptargument momentan. Das finde ich auch gar kein so schlechtes Argument, nur die Frage ist, werden Priester wirklich von der Kirche kontrolliert? Weil wenn die so gut kontrolliert werden, wie schaffen sie es dann überhaupt, on the first place, dass sie Kinder vergewaltigen? Naja, ich meine, momentan ist das ein großes Thema und es gibt sogar einen Ausschuss, der dagegen kämpft. Und ich glaube, es gibt schon gewisse Maßnahmen, die Kontrolle verstärken. Aber ich halte diese Entscheidung immer noch für sehr kontrovers und ich will das Thema noch ein bisschen erweitern. Und zwar, wir wissen, dass der Papst Franziskus ein super Liberal ist, der so eine Barack Obama in der katholischen Kirche. Und ich glaube, diese Entscheidung gibt ein zusätzliches Argument für seine Gegner, weil eigentlich hat er ganz viele Gegner im Vatikan aus der konservativen Ecke. Sie hassen ihn tatsächlich, halten ihn für einen Kommunisten und wirklich für einen bekloppten Linken. Der Leiter dieser Ecke ist der Kardinal Raymond Burke. Der ist sehr stark mit Steve Bannon affiliiert und hat zum Beispiel Bannon 2014 nach Vatikan eingeladen und Steve Bannon hat dort eine Rede gehalten, allerdings über Skype. Er war der Chefredakteur von Breitbart und jetzt ist er der Strategist von Donald Trump. Und ich glaube, diese Entscheidung könnte die Positionen von Konservativen und von Steve Bannon wirklich sehr verstärken. Weil sie dann sagen, naja, der Typ ist so bekloppt, er ist sogar für Pädophilen. Okay, er ist für Schwulen, er ist für Lesben, er ist für Transgender, aber der Typ ist sogar für Pädophilen. Was geht da los? Ja, also, aber wenn man sich ja die vorherigen Oberhäupte des Vatikans angeschaut hat, dann lief das da ja nicht viel besser. Ich meine, der Film Spotlight, der ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, wo ja noch konservative Kirchenoberhäupter an der Macht waren und da lief es ja auch nicht besser. Ja, also ich finde generell bin ich immer für liberalere Einstellungen und egal wie sehr ich eigentlich so gegen Religion und die Kirche bin, muss ich sagen, dass ich den Papst auf jeden Fall besser finde wie die vorherigen. Ja, das sowieso. Aber glaubst du nicht, dass er in dieser Situation ein bisschen übertreibt? Ich kann das eigentlich erst definitiv sagen, wenn sich herauskristallisiert, wie sich dann das in der Zukunft entwickeln wird, wird es dann mehr oder weniger pädophile oder handelnde pädophile Priester geben, also die ihre Pädophilie auch umsetzen sozusagen. Aber ich sehe, das ist so ein Punkt, wo ich wirklich beide Seiten sehe sozusagen. Also ich kann mich da nicht festmachen. Ich sehe so den Punkt Therapie statt Strafe und ich sehe den Punkt, dass man sie vielleicht dann besser noch beobachten kann, wenn sie nicht exkommuniziert werden. Aber ich sehe auch den Punkt, dass es quasi andere vielleicht anstiften könnte, dann die Pädophilie umzusetzen. Oder wie siehst du das? Also dann, das heißt, du glaubst nicht, dass sie dadurch die rechte Ecke stärken und ein zusätzliches Argument sagen, dass einfach Franziskus zu liberal ist. Ich glaube das eigentlich nicht, weil die Leute, die ihn jetzt befürworten und sagen, dass die Liberalität gut finden vielleicht dann, da gibt es bestimmt einige, die sagen, dass diese Liberalität zu weit gehen, aber trotzdem wird es dann nicht sie so umstimmen, dass sie sagen, okay, ich bin zwar gegen Pädophilie und weil ich gegen Pädophilie bin, bin ich jetzt auch dagegen, dass der Papst sich für Homosexuelle einsetzt. So, das gibt doch ja eigentlich keinen Sinn so. Ich denke, das wird dann Okay. nicht viel ändern. Okay, und was denkt ihr? Seid ihr für die Entscheidung vom Papst oder seid ihr dagegen? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ciao! Peace!